Küche aus der Kneipe. Es ist 12 Uhr am Mittag. Meine Zeche ist noch offen, meine Fresse ist zerknittert. Die Stadt ist voller dehydrierter Alkoholkadaver. Alle Trophys auf der Suche nach einem Mittel gegen Kater. Ich merk, dass es mit mir langsam zu Ende geht wie Hitler. Zahl das Taxi mit Aspirin und fahre direkt zum Fischmarkt. Ich box mich durch den Zombie-Mob und schreie dem Verkäufer ins Gesicht. Sollen wir trinken unser Leben lang, jeden Tag bis zum Absturz? Bis wir erblinden und unsere Leber schreit, was soll uns klinken, Absinth? Gib mir den Rollmops und den Hering und danach den Stroh um den Jamie und den Jack, dann falle ich tot und schaff mich weg. Sollen wir trinken unser Leben lang, jeden Tag bis zum Absturz? Bis wir erblinden und unsere Leber schreit, was soll uns klinken, Absinth? Gib mir den Rollmops und den Hering und danach den Stroh um den Jamie und den Jack, dann falle ich tot und schaff mich weg. Ich buch mein Flug, sobald das Kokain verzehrt ist. Das ist der kolumbianische Lieferservice. Die Kokain-Kapseln zerplatzen in meinem Magen. Die Stewardessen raven, denn ich lasse einen fahren. Es geht hopp, sasa, ruf tata, Schublattler durch die Lufthansa. Ein Fluggast war ein Superstar bei Al-Qaida namens Mustafa. Die Bombe gezückt, der Zünder gedrückt, das gibt ein Kater, mein Kopf ist gefickt. Alle Partygäste fliegen ins Meer und fragen sich, sollen wir trinken unser Leben lang, jeden Tag bis zum Absturz? Bis wir erblinden und unsere Leber schreit, was soll uns klinken, Absinth? Gib mir den Rollmops.